Alles egal, denn ich hab es geendet und es hierher geschafft. Cash! Heute! Ja! Nur noch in der Champagne Suite! Wow! Wow! Ja! Multi! Milliardär! Multi! Ich weiß ja dann nichts von Finanzkrise. Nein. Ja. Wenn ich will, kann ich mir den eigenen Strand mieten. Ja, Miami. Digga, ich weiß noch nicht, wie lange das weitergeht zu mich. Digga, ich gucke mein Spiegelbild. Immer noch zu hübsch. Einfach zu schick. Immer perfektes Auto. Ja, das kostet ein paar Summen. Ich weiß, dass du dich das traust, Bitch, ey. Ja. Security um mich rum, Diamanten um mein Halt. Ja, mein ganzes Leben ist so kalt. BWL! Lebe auf Eis, ja, hänge am Strand, ja. Hab nix zu tun, deshalb brauch ich den dicken Blatt, ja. Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär, Multimillionär